بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله معز الإسلام بنصره ومزل الشرك بقهره والصلاة والسلام على من بعث بالسيف ولم يبعث بالقلم نبينا محمد أمير المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Wir sind angekommen beziehungsweise machen weiter mit dem Thema oder der Vortragsreihe, die Geschichten der Propheten und sind jetzt beim 10. Dars und fangen an, inshallah, mit der Geschichte von Musa alayhi salam. Und die Geschichte von Musa alayhi salam unterteilt sich in zwei Teile. Der eine Teil ist Musa und Pharaon, also die Epoche Musa mit Pharaon. Und der andere Teil ist Musa mit Beni Israel. Musa a.s. ist der Prophet und Gesandte, der am öftesten im Koran erwähnt wird. Er wird 124 Mal im Koran erwähnt. Und er ist einer der fünf Ulul Azm, die fünf standhaften oder sinngemäß standhaften oder größten Anbiya. Warum wurde er so oft im Koran erwähnt? Obwohl er zum Beispiel Muhammad sallallahu alaihi wasallam wurde namentlich nur viermal im Koran erwähnt, während Musa 120 Mal öfter erwähnt wurde, namentlich. Obwohl Muhammad sallallahu alaihi wasallam besser ist. Oder Ibrahim a.s. Warum wird Musa a.s. öfter wie Ibrahim a.s. erwähnt, obwohl Ibrahim a.s. eine höhere Stufe hat wie Musa a.s.? Wir nennen inshallah dazu fünf Gründe. Der erste Grund ist, die Umma von Beni Israel ist die letzte vor der Umma von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und die Umma von Bene Israel ging auch einige hundert Jahre. Sie fing an mit Musa a.s. und endete bei Isa a.s. Beziehungsweise danach nach ihm noch und dann kam ja Muhammad a.s. mit der neuen Umma, der neuen Scharia. Zweitens, die Geschichte von Bene Israel gab es lange Zeit und viele Sachen passierten darin und wir können davon profitieren, yani von ihren Fehlern lernen. Und wir werden inshallah in den kommenden Durus auch die Bene Israel, wie ich gesagt habe, behandeln. Und wir werden, wenn wir ein aufmerksames Ohr und ein aufmerksames Herz haben, werden wir sehen, dass es viele Gemeinsamkeiten zwischen dieser Umma und der Umma von Bene Israel gibt. Taib. Drittens, die Konflikte von Bene Israel ähneln unserer Umma. Und diese zwei Umam waren diese zwei, also Umam ist Mehrzahl von Umma, sind, wo der Dschihad legalisiert wurde. Davor hat Allah subhanahu wa ta'ala, wie wir gesehen haben, bei Salih alayhi salam, bei Hud alayhi salam, bei Shu'aib alayhi salam und so weiter, wenn das Volk von ihnen den Tawhid nicht angenommen hat, da hat Allah subhanahu wa ta'ala sie gewarnt, yani, und er hat sie dann vernichtet. Und ab Musa wurde diese Sache geändert und da hat Allah subhanahu wa ta'ala die Menschen geschickt, dass sie andere Menschen säubern sozusagen. Und dazu kommen wir noch inshallah. Und Und viertens, wie ich erwähnt hatte, die Geschichte Musa a.s. ist in zwei Teile geteilt, Musa und Pharaon. Und heutzutage gibt es viele Pharaos. Ich hatte auch einen Vortrag gemacht über die Rückkehr des Pharaos und seiner Zauberer. Man sieht, dass der Pharao von damals, heute viele davon existieren. Und der zweite Teil ist Musa und Bene Israel. Und Bene Israel muss man mit der Umma von heute, von uns, vergleichen. Taib. Fünfter Punkt, Allah sprach viel über die Juden. Und das, die Juden sind die Feinde Allahs seit Tag 1. Sie unterstützen die Kuffar, sie sind ja selber Kuffar, damals und heute. Sie machten Medienpropaganda damals wie heute. Und sie sind Unterstützer des Dajjal. طيب. Fangen wir mit einer mit Surah Al-Qasas, inshallah. Und der Anfang der Surah behandelt sozusagen die Geburt von Musa al-Islam, also seine Kindheit. Surah 28, Vers 1 bis 4. Tasin Mim. Dies sind die Zeichen des deutlichen Buches. Wir verlesen dir von der Kunde über Musa und Pharaon der Wahrheit entsprechend. Für Leute, die glauben, gewiss Pharaon zeigte sich überheblich im Land und machte seine Bewohner zu Lagern, von denen er einen Teil unterdrückte, indem er ihre Söhne abschlachtete und nur ihre Frauen am Leben ließ. Gewiss, er gehörte zu den Unheilstiftern. Wer war dieser, das Lager oder der eine Teil, den er unterdrückt hat? Das waren die Bene Israel. Und die Bene Israel, die Kinder Israels, Jane, Abstamm, Nachkommen von Jakob a.s. Wie wir in der letzten Geschichte gelernt haben, ist Yusuf a.s. und seine Familie von Schem nach Misr gegangen. Nach Ägypten und sind dort angesiedelt. Und danach, in dem Verlauf dieser Jahre, also von diesen 12 Kindern von Jakob a.s., sind dann im Verlauf dieser Jahre 600.000 entstanden, 600.000 Jane von Bene Israel. Und das sind ja die Nachkommen von Yusuf a.s. und den anderen Brüdern, die in Ägypten sesshaft geworden sind. Und es wird gesagt, Pharaon sah einen Traum, wie jemand sein Königreich nimmt. Er sah so ein Licht oder so, dass alle Häuser verbrannte, außer die von Bene Israel. Und dann begann er, alle neugeborenen Jungen von den Bene Israel zu töten. Taib, Surah 28, Vers 5 bis 6. Wir aber wollten denjenigen, die im Land unterdrückt wurden, eine Wohltat erweisen und sie zu Vorbildern machen und zu Erben machen. Ihnen eine feste Stellung im Land verleihen und Pharaon, Haman und deren Herrscher durch sie das erfahren lassen, wovor sie sich immer vorzusehen suchten. Manche Sahaba sagten, Pharaon hatte einen Traum, wo er ein Licht sah, welches alles zerstörte, außer Bene Israel. Und Mutter von Musa a.s. war schwanger und die hat die Schwangerschaft versteckt. Und egal wie gut der Geheimdienst ist, heutzutage oder damals, ihnen entgeht immer was. Und Pharaon setzte Spione ein. Allah SWT macht die Kuffar blind, Alhamdulillah. Taib. Allah SWT gab der Mutter Wahi. Ja, ne, hier ist nicht gemeint wie bei NBA, sondern so eine Inspiration sozusagen. Surah 28, Vers 7 sehen wir das. Und wir gaben der Mutter Musas ein, stille ihn. Und wenn du um ihn fürchtest, dann setze ihn in das Wasser und fürchte dich nicht und sei nicht traurig. Wir werden ihn dir zurückbringen und ihn zu einem der Gesandten machen. Dies ist ein sehr schwieriger Befehl. Allah SWT sagt, wenn du dich fürchtest, dann tu ihn in den Fluss. Wie schwer ist es für eine Mutter, als ein Neugeborenes, in den Fluss zu legen? Und wir müssen, und wir wissen, dass die Menschen, die siedeln immer am Wasser an. Die Menschen siedeln immer am Wasser an und drumherum vom Nil ist Wüste. Das heißt, die ganzen Menschen waren am Nil, also im Umkreis von Nil. Und die sollte genau dort den Korb reinmachen, wo überall die Menschen sind. Taib. Aber Allah SWT gab ihr ein Versprechen sozusagen. Und Allah SWT hat uns auch viele Versprechen gegeben. So wie ich in einem Vortrag erwähnt habe, 23 Versprechen von Allah SWT an den Gläubigen. Und wir haben viele Versprechen von Allah SWT, aber viele von uns handeln nicht demgemäß. Taib. Musa a.s. schwamm also im Korb im Nil und landete dann bei der Frau von Pharaon, beziehungsweise bei dessen Palast. Surah 28, Vers 8 bis 9. Da lasen ihm die Angehörigen Pharaons auf, damit er ihnen zum Feind und Grund zum Kummer wurde. Gewiss, Pharaon, Haman und deren Herrscher pflegten verfehlt zu handeln. Die Frau Pharaons sagte, er wird für mich und dich ein Grund zur Freude sein. Tötet ihn nicht, vielleicht nützt er uns oder wir nehmen ihn als Kind an. Dabei merkten sie nicht, was sie taten. Und hier sieht man, Allah subhanahu wa ta'ala hat Musa im Haus des Feindes aufwachsen lassen und hat ihn somit auch die Politik lehren lassen, sozusagen. Also die Politik von Pharaon sozusagen hatte dann von nächster Hand mitgesehen, sozusagen. Sura 28, Vers 10, Vers 10. Sura 28, Vers 10. Und das Herz der Mutter Musas wurde leer. Beinahe hätte sie ihn fürwahr offen bekannt gegeben, wenn wir nicht ihr Herz gestärkt hätten, damit sie zu den Gläubigen gehöre. Ja, fast wäre sie auf die Straße gegangen und hätte gesagt, wo ist mein Kind? Dann hätten sie ja nicht gewusst, dass er, ja, Musa al-Islam von Beni Israel ist. Taib, Sura 28, Vers 11 bis 13. Und sie sagte zu seiner Schwester, folge seiner Spur. Sie beobachtete ihn von fern, ohne dass sie merkten. Nun hatten wir ihm zuvor die Ammenbrüste verwehrt. Da sagte sie, soll ich euch auf Hausleute hinweisen, die ihn für euch betreuen und ihm aufrichtig zugetan sein würden. So brachten wir ihn zu seiner Mutter zurück, damit sie frohen Mutes und nicht mehr traurig sei und damit sie wissen sollten, dass Allahs Versprechen wahr ist, aber die meisten von ihnen wissen nicht. Ja, als Musa als ein Klein war, als ein Baby war, er hat nicht die Milch von den Muttermilch von den Frauen dort angenommen vom Palast. Und so kam dann die Schwester von Musa a.s. und sie sagte dann, soll ich euch auf eine hinweisen, dessen Brust er annehmen würde, sozusagen. Und so kehrte Musa a.s. Also so brachte Allah subhanahu wa ta'ala die Mutter mit Kind sozusagen wieder zusammen. Taib, Surah 28, Vers 14. Und als er seine Vollreife und sein Ebenmaß erlangt hatte, gaben wir ihm Urteilskraft und Wissen. So vergelten wir den Gutes tun. Ja, nun, das ist wie wir bei Yusuf erwähnt hatten, Hukman wa Ilman. Urteilskraft und Wissen. Um das Wissen richtig in die Tat umzusetzen, braucht man diese Urteilskraft, diesen Hukm. Taib. Rasulullah sagte, Musa al-Islam hatte sehr dunkle Haut, lockige Haare, er war groß und stark und hatte eine starke Persönlichkeit. Sura 28, Vers 15. Und er betrat die Stadt zu einer Zeit, als ihre Bewohner unachtsam waren. Da fand er darin zwei Männer, die miteinander kämpften. Der eine war von seinem eigenen Lager, der andere von seinen Feinden. Da rief ihn derjenige, der von seinem Lager war, zu Hilfe gegen denjenigen, der von den Feinden war. Da schlug ihn Musa mit der Faust und brach ihn so um. Er sagte, das gehört zum Werk des Satans, gewiss, er ist ein deutlicher Feind, der in die Irre führt. Musa al-Islam, er gab ihm nur so einen leichten Schlag oder er schubste den Mann nur, aber weil er so stark war, starb dieser Ägypter. Also es war kein Tod, der vorsätzlich verursacht wurde. Er hat ihn nicht mit Absicht getötet. Taib. Sura 28, Vers 16 bis 18. Er sagte, mein Herr, ich habe mir selbst Unrecht zugefügt. So vergib mir. Da vergab er ihm, denn er ist ja der Allvergebende und Barmherzige. Er sagte, mein Herr, darum, dass du mir Gunst erwiesen hast, werde ich den Übeltätern nicht mehr Beistand leisten. Am Morgen war er in der Stadt furchtsam und hielt immer wieder Ausschau. Auf einmal schrie derjenige, der ihn am Tag zuvor um Hilfe gebeten hatte, zu ihm um Beistand. Musa sagte zu ihm, du bist offenkundig einer, der wahrlich zu Gewalttaten verleitet. Sura 28, Vers 19. Als er nun mit Gewalt denjenigen packen wollte, der ihrer beide Feind war, sagte dieser, O Musa, willst du denn mich töten, wie du gestern eine Menschenseele getötet hast? Du willst ja nur ein Gewalttäter im Land sein und du willst nicht zu den Heilstiftern gehören. Bis zu diesem Zeitpunkt wusste keiner, dass Musa a.s. diesen Mann getötet hat, ja, von gestern. Und Musa a.s. war jemand, der, wenn er Unrecht sah, es beheben wollte. Als er sich diesen beiden näherte, bekam der von Bini Israel wohl Angst und sagte die Worte, die er sagte, Jane. Jane, was sieht man hier ran? Das ist auch eine Lehre. Wie ich vorhin erwähnt habe, die Umma von Bini Israel ähnelt der Umma von heute sehr stark. So, Bini Israel war sehr lange lebten unter Unterdrückung. In Erniedrigung, unter Wille. Und wenn jemand lange unter Unterdrückung und Wille und Erniedrigung lebt, dann entwickelt diese eine schwache Persönlichkeit. Und man sieht hier, Musa a.s. half diesem Mann gestern und am nächsten Tag hat er ihn verraten. Ja, daran sieht man zwei Punkte. Erstens, eine schwache Persönlichkeit entwickelt man durch das Leben in der Erniedrigung. Und das zweite ist, man entwickelt einen egoistischen, selbstsüchtigen Charakter. Und weil ein Muslim, also Musa a.s., einen sozusagen hohen Klassentypen, also einen Ägypter, tötete, wollten sie ihn, den in Anführungszeichen Terroristen, töten. Also Musa a.s. Sura 28, Vers 18. Du bist offenkundig einer, der wahrlich zu Gewalttaten verleitet. Also das sagte Musa a.s. zu diesem Bin Israel. Weil erst hatte gestern einen Streit mit einem Ägypter, am nächsten Tag hat er schon wieder Streit mit einem anderen. Musa a.s. sagte zu ihm, du bist jemand, der Probleme macht sozusagen. Musa a.s. hatte keine Zeit, Sachen zu packen und verließ Ägypten Richtung Osten. Seine Schuhe gingen dabei kaputt und er verletzte sich an seinen Füßen. Er aß, was er fand, und die Blätter verletzten seinen Mund. Er kam in Medien an und sah zwei Frauen am See, oder eine Quelle war das, und fragte sie, warum sie nicht ihre Tiere tränken. Sura 28, Vers 20. Und es kam ein Mann vom äußersten Ende der Stadt gelaufen. Er sagte, O Musa, die Führerin der Schar berät über dich, um dich zu töten. So geh fort, gewiss, ich gehöre zu denjenigen, die dir guten Rat geben. Also das geschah nach dem Ereignis, nachdem dieser von Ben Israel ihn sozusagen verpetzt hat. Und weil die Leute wussten gar nicht, dass Musa Islam der Mörder war. Und so wollte die führende Schar ihn töten, Jan. Sura 28, Vers 21. So ging er furchtsam aus hier fort und hielt immer wieder Ausschau. Er sagte, mein Herr, rette mich von dem ungerechten Volk. Sura 28, Vers 22 bis 23. Und als er sich Medien zuwandte, sagte er, vielleicht wird mein Herr mich den rechten Weg leiten. Als er nun zum Wasser von Medien kam, fand er dort eine ganze Gemeinschaft von Menschen, die ihr Vieh drängten. Und er fand außer ihnen zwei Frauen, die ihre Tiere fernhielten. Er sagte, was ist mit euch beiden? Sie sagten, wir tränken unsere Tiere nicht, bis die Hirten ihr Vieh weggetrieben haben und unser Vater ist ein hochbetagter Greis. Jana, ein alter Mann. Die sagten dies aus dem Grund, Weil da waren Männer und die waren Frauen. Ja, ne, die Frauen können ja die Männer sozusagen nicht dort wegdrängen. Weil das war ein Kampf dort sozusagen ums Wasser und der Stärkere gewinnt sozusagen. Und was ich auch einmal, wo ich Tafsir gehört habe, auch gelernt habe, Musa er ging zu den Frauen und fragte sie, was ist los? Und die Frauen erklärten es ihm und er sagte kein Wort mehr. Und danach sehen wir in Sura 28, Vers 24, da drängte er ihnen ihre Tiere. Hierauf zog er sich zurück in den Schatten und sagte: Mein Herr, ich bin dessen bedürftig, was du auch immer an Guten zu mir herabsendest. Ja, er hat kein Wort mehr gesagt, er hat die Tiere genommen, hat sie ja, dort essen lassen und trinken lassen. Also er hat mit diesen Frauen geredet, aber nicht mehr geredet, als nötig war. Nur das, was unbedingt nötig war, redet er. Und in dieser Dua, was er gemacht hat, ist ein sehr starkes Dua, Jana. Sura 28, Vers 24. Musa a.s. verließ seine Heimat, Musr, und ging ohne seine Sachen zu packen, weil er keine Zeit dafür hatte, ging er einfach immer Osten, immer nach Osten, Osten, Osten. Und so, dass, wie ich erwähnt hatte, seine Schuhe gingen kaputt, er aß Blätter, so dass sein Mund sich verletzt hat dadurch. Was machte er? Er machte ein Dua. Mein Herr, ich bin dessen bedürftig, was du auch immer an Guten zu mir herabsendest. Und kurz danach, was hat Allah subhanahu wa ta'ala ihm gegeben? Er gab ihm Arbeit, er gab ihm eine Unterkunft und er gab ihm eine Ehefrau. Taib. Das sehen wir noch inshallah, Surah 28, Vers 25. Da kam die eine von den beiden zu ihm, indem sie verschämt einherging. Und hier sehen wir, wie Allah subhanahu wa ta'ala diese Schamgefühl dieser Frau lobt sozusagen. Er erwähnt das extra im Koran, dass sie mit Scham zu Musa a.s. gegangen ist. Scham, Rasulullah a.s. sagte, dass die Scham, yani das Schamgefühl, ist von Iman. Ein sehr wichtiger Bestandteil des Iman ist Scham. Er sagte weiter, sie sagte, mein Vater ruft dich, um dir den Lohn dafür zu entrichten, dass du uns die Tiere getränkt hast. Nachdem er zu ihm gekommen war und ihm die Geschichte berichtet hatte, sagte er, fürchte dich nicht, du bist dem ungerechten Volk entkommen. Viele der Mufassirun des Salafs sagen, dass Shu'aib der alte Mann war. Das hat aber keinen Beweis aus Koran oder der Sunna. Und manche sagen auch, Musa a.s. ist vor ihr gelaufen. Also so, Janne, die Frau ist zu ihm gekommen, hat gesagt, mein Vater will dich belohnen sozusagen. Und dann ist Musa a.s. ist vor ihr gelaufen, obwohl sie sozusagen der Wegweiser ist. Was hat die dann gemacht? Die hat Steine hinter ihm geworfen. Zum Beispiel, wenn der Weg nach links ging, hat sie Steine nach links geworfen, ist nach links gegangen. Er ist ja nicht hinter ihr gelaufen. Sagen manche so. Taib, Sura 28, Vers 26. Die eine von den beiden sagte: O mein lieber Vater, nimm ihn in Dienst, denn der Beste, den du in Dienst nehmen kannst, ist der Starke und Vertrauenswürdige. Und das ist auch eine sehr guter Hinweis für uns, wen wir als Emir positionieren, sozusagen, als Führer positionieren. Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu. Er hatte zum Beispiel keine Ausbildung in Politikwissenschaften oder auch andere Wissenschaften in dem Sinne, sondern er kannte sich mit Koran sehr gut aus. Und Abu Bakr radiallahu anhu schaute bei der Diensteinteilung auf diese zwei Dinge. Auf erstens auf Stärke und zweitens auf die Vertrauenswürdigkeit. Stärke, Janne, nicht unbedingt die körperliche Stärke, sondern die Stärke im jeweiligen Bereich. Diese Eigenschaften sind für einen Emir, Jane, wie wir hier sehen, sehr wichtig. Stärke, dass er sich mit seinem Bereich auskennt, wo er eingesetzt wird, und dass er vertrauenswürdig in dieser Angelegenheit ist. Sura 28, Vers 27. Er sagte: Ich will dich mit einer dieser meiner beiden Töchter verheiraten, unter der Bedingung, dass du 8 Jahre in meinem Dienst triffst. Wenn du sie aber auf 10 voll machst, so steht es bei dir. Ich will dir keine Härte auflegen. Du wirst mich, wenn Allah will, als einer der Rechtschaffenen finden. طيب. Sura 28, Vers 28. Und wir beenden dann mit dieser Aya, inshallah, diesen Vortrag. Er sagte, dies sei zwischen mir und dir abgemacht. Welche der beiden Fristen ich auch erfülle, so darf es keine Bedrängnis gegen mich geben. Das heißt ja, ob ich 8 Jahre mache oder 10 Jahre. Und Allah ist Sachwalter über das, was wir hier sagen. Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fragte Jibril alaihi salam, welche der beiden Fristen Musa alaihi salam vollendete. Und er sagte ja sinngemäß 10. Also Musa alaihi salam vollendete die 10 Jahre. طيب وبعدين هي إن شاء الله عند الله وسامست والله أعلم صلى الله على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين